Wir müssen nur daran glauben, wir nehmen die Scherben und die Funken, die uns übrig blieben. Denn daraus können wir etwas bauen, das noch beeindruckender ist als diese Pyramide. Wir alle wollen etwas, das bleibt, das länger da ist als heute. Etwas, das jahrelang leuchtet, deutlich und klar wie die Träume. Wir gehen nicht schlafen, sind im Wahn, bauen monumentale Gebäude. Wir ritzen Namen in Bäume, malen Initialien an Zäune. Und ja, wir atmen, doch wir jagen nur noch nach etwas Neuem. Wir müssen sparen, um's zu haben und danach zu bereuen. Mann, wir geraten aus der Bahn, aber können die Lage nicht deuten. Und darum latschen wir geradewegs in die Arme des Teufels. Wir müssen in den sauren Apfel beißen, abreißen und neu machen, damit wir sehen, es geht noch weiter, abseits von den Scheuklappen. Los, wir schaffen etwas Großes, auch wenn's nicht zu sehen ist. Irgendwas, das für immer bleibt, für immer bleibt, für immer und ewig. Wir müssen nur daran glauben, wir nehmen die Scherben und die Funken, die uns übrig blieben. Denn daraus können wir etwas bauen, das noch beeindruckender ist als diese Pyramiden. Vielleicht findest du ein kleines Licht in all den Trümmern, die zerstreut vor deinen Füßen liegen. Daraus können wir etwas bauen, das uns alle überdauert wie die Pyramiden. Wir alle wollen Großes bewirken, um irgendwas zu hinterlassen. Aber weil wir gierig sind, schaffen wir nur Computer und Waffen. Wir kaufen teure Klamotten statt einfach Schuhe, die passen. Wir stoßen an auf die Freiheit, doch haben Blut in den Tassen. Uns ist leider nicht wichtig, was unsere Zukunft gefährdet. Und die Zukunft der Erde schon okay ist, nur unser Erbe. Weil alles Schlechte so nah ist und alles Gute so fern, ziehen wir los und suchen eine Zuflucht mit einem Flug zu den Sternen. Wir müssen in den sauren Apfel beißen, abreißen und neu machen, damit wir sehen, es geht noch weiter, abseits von den Scheuklappen. Los, wir schaffen etwas Großes, auch wenn's nicht zu sehen ist. Irgendwas, das für immer bleibt, für immer bleibt, für immer und ewig. Wir müssen nur daran glauben, wir nehmen die Scherben und die Funken, die uns übrig blieben. Denn daraus können wir etwas bauen, das noch beeindruckender ist als diese Pyramiden. Vielleicht findest du ein kleines Licht in all den Trümmern, die zerstreut vor deinen Füßen liegen. Daraus können wir etwas bauen, das uns alle überdauert wie die Pyramiden. Und die paar wenigen Zeilen, die ein jeder von uns schreibt, sind allein vielleicht nichts Großes, ein bisschen schwarz auf leerem Weiß. So wird man sich an uns erinnern, denn wir waren alle mit dabei, als ein kleiner Teil des Ganzen, und das bleibt für immer und ewig. Wir müssen nur